Bevor ich später über die Monday Night Raw Ausgabe von letzter Nacht sprechen werde, nutze ich jetzt doch die Zeit erstmal für was anderes. Und zwar für das erste bekanntgegebene Money in the Bank Match für den gleichnamigen Pay-Per-View in, ich glaube, 2-3 Wochen. Ist ja auch egal, ich glaube am 14.07. ist es soweit. Könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wann das ist. Im ersten bekanntgegebenen Money in the Bank Match geht es um den Koffer, der den Sieger dazu berechtigt, den auf den WWE-Titel einzucashen. Und das Teilnehmerfeld ist wirklich beachtlich. CM Punk, Daniel Bryan, Sheamus, Randy Orton, Christian, Kane und Rob Van Dam. Was fällt euch auf? 7 Leute, ungerade Zahl, das ist erstmal komisch. Und alles Faces. Jedenfalls, wenn ich das jetzt nach aktuellen Maßstäben betrachte, haben wir keine Heels mit dabei. Deswegen habe ich eigentlich auch gedacht, dass Randy Orton vielleicht doch noch Heel turnt heute Nacht. Aber dazu kam es nicht. Sprich, 7 Faces werden um den Koffer, der ja letzten Endes dich dazu berechtigt, den WWE-Champion herauszufordern, kämpfen. Und es ist wirklich schwierig, wer dieses Match gewinnen wird. Also wir können ja mal ausschließen und gucken, was übrig bleibt. CM Punk schließe ich persönlich aus. Ich glaube nicht, dass CM Punk diesen Koffer gewinnt. Ich glaube, dass er unter Umständen vielleicht sogar durch einen Eingriff von Brock Lesnar, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber es könnte sein, daran gehindert wird, diesen Koffer zum dritten Mal zu gewinnen. Ich glaube, dass man mit CM Punk diese Koffernummer nicht mehr abziehen müsste. Also das macht für mich keinen Sinn. Klar, jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, man hat das doch letztes Jahr auch mit John Cena gemacht, richtig, aber da war ja die Voraussetzungen waren ja ganz andere. Man hat im Endeffekt keinen gehabt, der diesen Koffer gewinnen kann. Hat John Cena genommen, um auch diese Bürde des zum ersten Mal, dass jemand zum ersten Mal eincasht und nicht den Titel gewinnt, auch mal ja wegzuhaben. Bedeutet im Endeffekt, wenn jetzt irgendwann mal wieder einer eincasht und den Titel nicht holt, ist die Schmach nicht ganz so groß. Das haben sie eigentlich ganz geschickt gemacht. Wie gesagt, CM Punk, glaube ich, da hat man das nicht nötig, dass man den via Koffer irgendwie da ins Rennen schickt. Deswegen schließe ich den schon mal aus. Daniel Bryan möchte ich mal hinten anstellen. Sheamus, ja, ich glaube, der ist ein bisschen abgekühlt in letzter Zeit. Also ich glaube auch, dass die WWE ein bisschen das Interesse an Sheamus verloren hat. Das sieht man an der Fehde, die ja jetzt doch schon relativ lange läuft mit Damian Sandow und jetzt auch noch mit Cody Rhodes. Und so wie es aussieht, ist Sheamus momentan eher so ein Midcard-Typ. Also, oder Upper Midcard, sagt man mal. Aber ich glaube wirklich nicht, dass man Sheamus diesen Koffer gibt. Es würde in seine Vita passen. King of the Ring-Sieger, Rumble-Sieger, WWE-Titel hat er gewonnen, United States-Champion war, World-Champion war er. Warum nicht auch Money-in-the-Bank-Sieger? Ich möchte ihn nicht ganz ausschließen, kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Randy Orton, ja, den möchte ich eigentlich nicht als Money in the Bank Sieger sehen, denn den möchte ich wirklich als verrotzten Heel sehen, der sich den Titel auf eine ganz fiese Art und Weise vom dann aktuellen Champion holt, aber nicht mit dem Koffer. Randy Orton macht für mich überhaupt keinen Sinn, den Koffer zu geben. Als Heel, wie gesagt, da hätte ich noch damit liebäugeln können, dass er vielleicht sogar Money in the Bank gewinnt mit irgendeinem fiesen Trick, aber ich glaube, Randy Orton können wir auch von der Siegesliste streichen. Christian, super Worker, wertet dieses Match auf jeden Fall auf, aber kein Money in the Bank Sieger. Wenn überhaupt, wird Christian mal irgendwann wieder im World Title Picture eine Rolle mitspielen, aber nicht um den WWE-Titel, kann ich mir absolut nicht vorstellen, deswegen streiche ich Christian. Genauso wie Kane. Kane ist ja der Veteran, was Money in the Bank Matches angeht. Kane war schon bei so vielen Money in the Bank Matches dabei, hat auch schon mal den Koffer gewonnen, wurde dadurch dann später World Heavyweight Champion. Und ich glaube aber nicht, dass Kane jetzt hier nochmal einen Push kriegt in das World Title Picture. Das kann ich mir irgendwie, in das WWE Titel Picture natürlich, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deswegen schließe ich Kane auch aus. Rob Van Dam, ich habe ja immer gesagt, wenn man ihn zurückbringt, dann musst du den richtig pushen. Dann muss der gleich um den Titel antreten. Da habe ich aber eher so mit dem World Title gerechnet. Letzten Endes kommen wir zu den 2 Leuten jetzt, die für mich in der engeren Wahl sind. Rob Van Dam und Daniel Bryan. Das Interessante ist natürlich, es sind beides aktuell Faces. Ich gehe davon aus, dass Rob Van Dam auch als Face zurückkommt. Sprich, wenn Sie mit dem Koffer rumrennen und zeitnah den eincashen sollten, müsste ja eigentlich ein Heel den Titel tragen. Oder einer der beiden Turn Face. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man vielleicht Rob Van Dam nicht als Heel irgendwie bringt. Natürlich turnt einer von beiden dann Heel. So, ich habe mich da vorher ein bisschen verplappert. Ich kann nicht ausschließen, dass man Rob Van Dam als Heel doch zurückbringt. Deswegen schwierig. Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, dass Daniel Bryan diesen Koffer gewinnen wird und möglicherweise sogar eincasht und daran scheitert. Also das ist irgendwie so mein Szenario, was in meinem Kopf rumgeht. Und alles andere wird jetzt die Zukunft bringen, sage ich ganz einfach mal. Ja, das ist meine Meinung zum ersten festgelegten Money in the Bank Match. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Audioboo auf Twitter retweetet und mich bei Twitter mir bei Twitter folgt. Ich muss schon wieder auf die Uhr gucken, deswegen wäre ich ein bisschen nervös. @RickyPalm. R-I-K-Y, so ist der Vorname richtig geschrieben, @RickyPalm. Und wichtig, bei iTunes findet ihr mich unter Ricky Palms Boost. Das war's, bis siehste, völlig durcheinander. Nur wegen dieser scheiß Zeitbeschränkung. Bis später.